reingefahren. Fernsehen macht hier so eine scheißliberale Sendung. Ja, wir haben hier die Möglichkeit, noch antisozialistisch zu quatschen. Einige können evolutionär reden, einige dürfen revolutionär reden, ja. Und was passiert objektiv, ist an der Unterdrückung ändert sich überhaupt nichts. Hier gibt es keine Kopien, hier gibt es nur eigenen Scheiß. Und hier gibt es keine Show, hier gibt es nur was Echtes. Im Mainstream läuft eine Scheiße, das ist mir schon manchmal Schlechtes. Also check das. Deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt, ja. It's time to get red. Education. Ihr habt's gehört, ihr hört immer noch Reducation auf 90.1 Radio Unerhört. Und weiter geht's mit einem Terminhinweis für das kommende Wochenende. Genau, also es ist kommenden Samstag, findet eine große Demonstration in Hannover statt. Und im Zuge dessen habe ich Freunde von der Jecheke, von der Gruppe der Studierenden aus Kurdistan, gefragt, was denn da los ist, und sie haben mir ein Interview mit Thomas von der Kampagne Halim Dener gegeben, und wir würden das Interview gerne hier vorlesen. Danke, vielen Dank. Wie seid ihr darauf gekommen, die Kampagne zu starten? Die Kampagne Halim Dener, gefoltert, geflüchtet, verboten, erschossen, ist gemeinsam vom Verband der Studierenden aus Kurdistan, der Kampagne Tatort Kurdistan sowie der interventionistischen Linken Hannover und der Ortsgruppe der Roten Hilfe in Hannover ins Leben gerufen worden. Zum einen hatten die Gruppen das Bedürfnis, etwas zum 20. Todestag von Halim Dener zu machen, zum anderen bestand der Wunsch, ein gemeinsames Projekt zu entwickeln und umzusetzen. Die Kampagne sollte anschlussfähig für Gruppen aus der radikalen Linken sein. Dafür bietet sich Halims Fall an, da mehrere Konflikte zu seinem Tod geführt haben, der Kurdistan-Konflikt, die Frage von Flucht und Bleiberecht, das PKK-Verbot und Polizeigewalt. Die verschiedenen Probleme zeigen wir auf und machen die Kämpfe, die sich mit ihnen befassen, sichtbar. Wer war Halim Dener? Halim war ein Jugendlicher, der in einem kleinen Dorf in Türkisch-Kurdistan aufgewachsen war und vor dem Krieg in seine Heimat fliehen musste. Er selbst wurde in Polizeihaft gefoltert, während sein Dorf, wie etwa 4000 weitere, vom türkischen Militär zerstört wurde. Der Konflikt wird seine Kindheit und Jugend entscheidend geprägt haben. 40.000 Tote, zumeist kurdische Zivilistinnen, 17.000 verschwundene und unaufgeklärte Morde, systematische Folter, mehrere Millionen Menschen auf der Flucht. Nach der Haft ist Halim als unbegleiteter Minderjähriger nach Deutschland geflohen und hat hier, um seine Familien in Kurdistan nicht zu gefährden, unter falschem Namen einen Asylantrag gestellt. Ein Jahr vorher war nach dem Pogrom von Solingen, Mölln und Rostock-Lichtenhagen, die den in der Gesellschaft weit verbreiteten Rassismus offenlegten, das Grundrecht auf Asyl faktisch abgeschafft worden. Auch hier hat Halim Kontakt zu kurdischen Freunden und dem kurdischen Kulturverein in Hannover gesucht. Sein politisches Engagement für die kurdische Freiheitsbewegung hat er fortgeführt. So hat er in der Nacht vom 30.06.1994 mit Freunden Plakate mit dem Symbol der Nationalen Befreiungsfront Kurdistan, ERNK, in der Hannoveraner Innenstadt geklebt. Dazu muss gesagt werden, dass im November 1993 gegen die Arbeiterpartei Kurdistans, PKK, ein Betätigungsverbot verhängt worden war. Im Zuge dieses sogenannten PKK-Verbots wurden 3 Dutzend Vereine verboten und jede Betätigung für die PKK, auch nur in ihrem Interesse, also quasi jegliches Engagement in der kurdischen Sache, unter Strafe gestellt. Das Verbot wurde durch eine Hetzkampagne gegen Kurdinnen verbreitet und begleitet. Sie wurden als generell gewalttätig und kriminell dargestellt. Die PKK als terroristische Vereinigung eingestuft und jegliche Unterstützungshandlungen als quasi terroristischer Akt dargestellt. Halims Gruppe wurde von 2 Polizistinnen eines Sondereinsatzkommandos in Zivil beim Plakatieren erwischt. Als die Polizisten Halim festnehmen wollten, wurde ein Schuss abgegeben, der Halim in den Rücken traf. Kurz darauf ist er an dieser Verletzung gestorben, im Alter von nur 16 Jahren. Der Polizist, aus dessen Waffe der Schuss abgegeben wurde, sagte später aus, er habe bei der Kontrolle der Jugendlichen nicht an eine Beschädigung oder eine Ordnungswidrigkeit gedacht, sondern an eine Unterstützungshandlung für die PKK. Er habe sich in einer außergewöhnlichen Stresssituation befunden und könne sich nicht mehr an den Vorfall erinnern. Der gut ausgebildete SEK-Beamte hatte kurz nach der Tat eine Version des Geschehens dargestellt, die zwar bald von mehreren Zeugenaussagen, Indizien, Gutachten und Sachverständigen widerlegt wurde, trotzdem hatte die Polizei diese unglaubwürdige Version übernommen und verbreitet. In ihr hatte der Polizist natürlich keinerlei Mitschuld. Die ermittelnden Behörden und die Gerichte hatten kaum Interesse daran, den Fall gründlich und kritisch aufzuarbeiten, sondern sprachen den Täter von allen Vorwürfen frei. Eine unvoreingenommene Aufarbeitung hat es nie gegeben. Was wir mit der Kampagne vor allem erreichen wollen, ist ein würdiger Umgang mit dem Tod Halim Dinac, um aufzuzeigen, dass die Konflikte, die zu seinem Tod geführt haben, nach wie vor aktuell sind. Die Liste der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner ist sehr lang. Wird es also keine reine kurdische Demonstration? Die Kampagne von vornherein war von vornherein spektrenübergreifend gestaltet worden. Der Aufruf zur Demo wird mittlerweile von 51 Organisationen und Initiativen unterstützt. Dabei handelt es sich um linke Gruppen, die aber alle zu unterschiedlichen Themen arbeiten und ihre Kämpfe mit einbringen. Es ist ein sehr breites Spektrum von der Grünen Jugend zur Deutschen Kommunistischen Partei, von der autonomen Antifa bis zu den kurdischen Studierenden und Jugendlichen. Der Flüchtlingsrat Niedersachsen ist genauso Teil wie die Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten. Genau das ist das Anliegen der Kampagne, verschiedene Gruppen mit ihren Kämpfen zusammenzubringen und ihre Arbeiten zu vernetzen. Mit einer Demo am Samstag in Hannover wollen wir einen vorläufigen Höhepunkt der Kampagne setzen und die verschiedenen Kämpfe nicht nur gemeinsam denken, sondern auch gemeinsam auf die Straße bringen. Was erwartet die Demo-Teilnehmerinnen und Demo-Teilnehmer am Samstag in Hannover? Wir wollen eine Gedenkdemonstration, in deren Rahmen würdevoll und angemessen an Halim gedacht werden kann. Uns ist es wichtig zu laufen. Daher wollen wir uns nicht auf Provokationen durch die Polizei oder deutsche und türkische Faschistinnen und Rassistinnen einlassen. Auf der Hand liegt das Spannungsfeld, in dem sich die Demo bewegt. Denn das Zeigen verbotener Symbole, also am Samstag die Symbole der kurdischen Freiheitsbewegung, stellt eine Straftat dar und muss von der Demoleitung unterbunden werden. Sogar wenn sie selbst das Verbot als politischen Fehler ansieht und das Zeigen der Symbole als legitim erachtet. Auf der anderen Seite muss die Polizei aber auch dem Anlass angemessen handeln und natürlich die Verhältnismäßigkeit der Mittel wahren, denn beim Plakatieren des Symbols einer PKK-nahen Organisation wurde Halim Dener erschossen. Vor 20 Jahren hat sogar der Oberbürgermeister in Hannover unter dem Symbol der ERNK und dem Porträt von Abdullah Öcalan gesprochen. Wir hoffen, dass alle Beteiligten den Anlass der Demonstration zumindest im Hinterkopf behalten und es als Erfolg für alle ansehen, wenn die Demo laufen kann. Wir sind aber guter Dinge und vertrauen auf uns und die Demo-Teilnehmerinnen. An dieser Stelle möchte ich noch einmal alle aufrufen, am Samstag in Hannover an der Demo Halim Dener, gefoltert, geflüchtet, verboten, erschossen, teilzunehmen. Alle, die sich nochmal informieren wollen, können dies unter dem Blog halimdener.blogsport.eu. Es fahren am Samstag um 10 Uhr auch Busse aus Gießen. Genau, für weitere Infos halimdener.blogsport.eu. Genau. Gut. Bevor wir weitermachen mit unseren globalen News, die inzwischen eingetroffen sind und die gleich verlesen werden können, noch ein kleiner Song, und wir werden jetzt hier schon von Freundinnen und Freunden zugebombt mit lauter Anti-Deutschland-Hymnen und davon, das ist auch die nächste. The Flexfits featuring The Vorrunden aus Allstars. Kein Punkt für Deutschland. Viel Spaß. Alles Scheiße, alles Scheiße. Der Moment ist gekommen, an dem ich Jogi Löw in die Fresse haue. Wenn das diesmal kein Vorrunden ausgibt, dann war das die letzte Weltmeisterschaft, die ihr erlebt habt.